Das Heer auf dem Marsch. Sechstens. Loci Natura. Das Gelände, das Terrain. Loci Natura. Locorum Situs. Loca. Natura Regionis. Ein höher gelegenes Gelände. Loca superiore. Loca editiora. Eine Brücke führt nach. Pons pertinet ad. Die Brücke abbrechen. Pontem rescindere. Pontem interrumpere. Einen Ort unzugänglich machen. Locum impedire. Am Wege liegen. Viam tangere. Packen, einpacken, zusammenpacken. Vasa colligere. Sarkinas colligere. Abmarschieren, aufbrechen. Signa movere. Signa tollere, signa ferre, profetisci. Abziehen, exercitum deducere. Leise abmarschieren. Silenti agmine. Profetisci. Silenti, signa e ferre. In langer Marschkolonne ausrücken. Longissimo agmine profetisci. Seinen Marsch irgendwo hinrichten. Iter aliquo conferre. Conferre. Iter aliquo conferre. Iter aliquo convertere. Iter aliquo flectere. Iter aliquo dirigere. Iter aliquo intendere. Für alle Fälle gefechtsbereit marschieren. Agmine ad omnes casus composito ire. In Eilmärschen irgendwo hin marschieren. Quam maximis itineribus contendere aliquo. Einen Fluss durch eine Furt überqueren. Vado flumen transire. Pedibus flumen transire. Von einem Fluss abbiegen. Iter flumine avertere. In Marschordnung bleiben. Ordinis servare. die Nachhut bilden. Agmen claudere, agmen subsequi. Eine Schwenkung machen. Sinia convertere. Halt machen, stehen bleiben. Consistere. Gradum sistere. Sinia sustinere. Halt machen, lassen. Sinia consistere jubere. Seine Streitkräfte zusammenziehen. Viris in unum conferre. Ein verschanztes Lager auf freiem Felde aufschlagen. In aperto castra communire. Seinen Posten verlassen. Locum non tenere. Ab loco discedere. Locum relinquere. Posten ausstellen. Praesidia disponere. Posten einziehen. Praesidia deducere. Deducere. Praesidia deducere. Wache halten. Posten stehen. In statione esse. Oder in stationibus esse. Vigiliam agere. Vigilias agere. Excubias agere. Die Wache haben. In statione esse. Oder excubare.